Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Paris, 24. Februar 1848. Vive la République! Nieder mit dem König! Es lebe die Revolution! Der 24. Februar 1848 ist kein Donnerstag wie jeder andere. In Paris überschlagen sich die Ereignisse. Arbeiter und Bürger gehen, für kurze Zeit, gemeinsam auf die Straße. Sie bilden eine große rebellierende Volksmasse, die sich hinter den selbst errichteten Barrikaden verschanzt und gegen die Armee des Königs kämpft. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen. Tote sind zu beklagen. Vive la République! Nieder mit dem König! Dabei hatte drei Tage zuvor alles so gemäßigt begonnen. Bürgerliche Liberale und Republikaner haben demonstriert und eine Reform des Wahlrechts gefordert. Denn dieses Wahlrecht gewährt nur einer sehr kleinen, aber reichen Oberschicht ein Stimmrecht. Das französische Bürgertum ist enttäuscht von seinem König, den es selbst 18 Jahre zuvor durch eine Revolution an die Macht gebracht hat und der ihm jetzt das Recht zur Mitsprache verwehren will. Es lebe die Revolution! Die Bürger sind wütend auf den König. Und auch die Arbeiter sind unzufrieden mit der sozialen Lage. Seit es im Jahr zuvor eine Landwirtschafts- und Handelskrise gegeben hat, ist das ohnehin schon harte Leben für die einfachen Leute noch schwieriger geworden. Aber die Herrschenden um den regierenden Bürgerkönig Louis-Philippe wollen keine Zugeständnisse machen. Als der König ein geplantes Bankett zur Reform des Wahlrechts verbieten lässt, kommt es am 21. Februar zu öffentlichen Protesten in Paris. Die weiten sich schnell zu Unruhen aus. Revolution liegt in der Luft. Am 23. und 24. Februar kommt es zu heftigen Straßen- und Barrikadenkämpfen. Und noch am 24. Februar muss der verhasste großbürgerliche Ministerpräsident François-Pierre Guizot zurücktreten. Aber selbst das kann den französischen König nicht mehr retten. Louis-Philippe dankt ab und flieht ins Exil nach England. Eine provisorische Regierung unter dem liberalen Politiker Alphonse de Lamartine ruft die Republik aus. Vive la République! Die Februarrevolution in Frankreich bringt das Pulverfass Europa zum Explodieren. Wien, Berlin, Prag, Budapest, Neapel und Mailand, fast auf dem ganzen Kontinent regt sich Widerstand gegen die Herrschenden. Schon im Januar ist im norditalienischen Mailand ein Aufstand gegen die österreichischen Habsburger losgebrochen. Bald kämpfen die Revolutionäre auch im Süden Italiens gegen die spanischen Bourbonen und dann erheben sich in den deutschen Ländern die Bürger und Arbeiter. Die Lunte am Pulverfass Europa wurde jedoch in Paris entzündet, sagt der Münchner Geschichtsprofessor Wolfram Siemann. Der Umsturz dort wurde als ein Signal begriffen für die europäische Öffentlichkeit, die es durchaus schon gegeben hat. Dabei muss man bedenken, die Zeitgenossen haben nicht nur Paris 1848 gesehen, sondern Paris war ein Symbol für Revolution 1789, 1830 und der Durchbruch dort schien ein Signal zu sein, dass jetzt auch in den anderen deutschen Staaten, europäischen Staaten es möglich war, sich freier zu äußern. Die Nachricht, dass der französische König abgedankt hat, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Gleich hinter der französisch-deutschen Grenze, im Großherzogtum Baden, sitzen die Revolutionäre bereits in den Startlöchern. Mannheim, 27. Februar 1848. Radikale Liberale haben eine Volksversammlung einberufen. Sie verfassen eine Petition. Ihre Forderungen richten sich an die badische Regierung in Karlsruhe. Wir wollen Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle Klassen der Gesellschaft, ohne den Unterschied der Geburt und des Standes. Wir fordern die Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere. Wir brauchen unbedingt die Pressfreiheit. Wir fordern die Menschen- und Bürgerrechte und eine Verfassung. Und wir wollen Schwurgerichte, wie es sie in England gibt. Vor allem aber, wir wollen eine Volksvertretung, ein deutsches Parlament. Und zwar sofort. Diese Märzforderungen haben Geschichte geschrieben. Sie wurden in vielen anderen Ländern des Deutschen Bundes verbreitet. Überall hat sich anfangs das Volk hinter diesen Forderungen vereint. Demokraten und Liberale, Bürger und Adlige, Handwerker, Bauern und Arbeiter. Mit der Mannheimer Volksversammlung vom 27. Februar beginnt nicht nur die badische, sondern die gesamtdeutsche Revolution, die Märzrevolution 1848. Innerhalb weniger Wochen greift sie auf die Staaten des Deutschen Bundes über. Am 1. März besetzen Revolutionäre den Badischen Landtag in Karlsruhe. 3 Tage später beginnen die Aufstände in München. Am 6. März ist dann Preußen an der Reihe. In Berlin kommt es zu ersten Unruhen. Eine Woche später, am 13. März, stürmen in Wien Aufständische das Ständehaus. Staatskanzler Fürst Metternich, der Inbegriff des verhassten Restaurationspolitikers, muss nach England emigrieren. Eine Woche später wird auch der bayerische König Ludwig I. abdanken müssen. Und in Mailand befreit sich gleich ein ganzer Landstrich von seinen Fesseln. Die Lombardei sagt sich von der Fremdherrschaft des Habsburgerreiches los und schließt sich dem Königreich Sardinien-Piemont an. Die Erfahrung ist neu für die Herrschenden, vor allem in Deutschland. Eine große, aufgebrachte Menschenmenge geht auf die Straßen und stellt Forderungen. Zum Beispiel am 18. März in Berlin. Eigentlich sollen Reformen in Preußen verkündet werden. Und anfangs ist die Stimmung noch friedlich. Doch plötzlich kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen protestierenden Bürgern und dem Militär. Bei Straßen- und Barrikadenkämpfen sterben mehrere hundert Menschen. Aber woran liegt es, dass so viele in Europa gleichzeitig aufbegehren? Was sind die tieferen Ursachen für die Märzereignisse des Jahres 1848, die so spontan wirken? Wolfram Siemann nennt 4 wesentliche Punkte. Nämlich einerseits Bestrebungen nach einer nationalen Einigung, nach einem nationalen Staat, dann Wünsche nach Parlamentarisierung, also einem deutschen Parlament, einer Volksvertretung, und dann eine Krise des Handwerks, die sich auch als Pauperismus und Überbevölkerung äußerte, die in der Revolution gipfelte. Und viertens schließlich eine extreme Hunger- und Ernährungskrise, die durch eine spezielle Krankheit der Kartoffeln, die Grundnahrungsmittel der Bevölkerung war, sich geäußert hatte. Die Revolution von 1848 konnte ausbrechen, weil das politische System des Deutschen Bundes schwächer geworden war. Aber die tieferen Ursachen der Revolution haben in erster Linie mit den sozialen Missständen zu tun. Es gibt Reisebeschreibungen aus dem Sächsischen beispielsweise oder gerade auch aus den Webergebieten, Kinder unbekleidet, barfuß, die in einfachen Häusern teilweise mit dem Vieh zusammengelebt haben, das Wasser draußen aus einer Quelle holen mussten und zum Heizen das elementare Mittel, nämlich das Brennholz aus dem Wald holen mussten. Das war teilweise eingeschränkt, weil sie die Bauern, die einfachen Schichten, nicht das Recht dazu hatte. Das ging dann in Richtung Holzdiebstahl. Sie wurden kriminalisiert, obwohl sie zum Heizen und Überleben dieses Holz brauchten. Gerade der Holzdiebstahl ist eine soziale Notlage, ein Problem im Vormärz, wo sich viel Zorn, sozialer Zorn angesammelt hat. Mitteleuropa leidet in den Jahrzehnten zwischen 1800 und 1850 unter dem Pauperismus, so bezeichnet man die katastrophale Massenarmut zur Zeit der Frühindustrialisierung. Sie entsteht vor dem Hintergrund eines starken Bevölkerungswachstums. Betroffen sind zum einen die Bauern, sie werden teilweise von der Herrschaft ihrer Grundherren befreit, aber diese Befreiung findet unter wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen statt und die Grundherren entledigen sich oft auf brutale Weise ihrer bis dahin bestehenden Verantwortung für die Menschen. Zum anderen steckt auch das Handwerk in einer tiefen Krise. Und die beginnende Industrialisierung vernichtet anfangs mehr Arbeitsplätze, als sie schaffen kann. Breite Bevölkerungsschichten finden also kein Auskommen mehr. Besonders betroffen sind die ländlichen Unterschichten und zahlreiche arbeitslose Handwerksgesellen auf der Suche nach Lohn und Brot. Es gab eine Armut im Handwerk, wo es viel zu viel Handwerksgesellen gab und zu wenig Meisterstellen. Und das waren die besonders Revolutionären, weil sie glaubten, sie können nicht mehr selbstständiger Meister, nicht mehr Bürger werden und fühlten sich sozial abstiegsbedroht, abzusinken ins Proletariat. Und hinzu kam eben, dass eine große Zahl Nichtbeschäftigter auf dem Lande, Tagelöhner, durch die Bauernbefreiung freigesetzt und dann in eine erbärmliche Lohnabhängigkeit gebracht, als eine Gruppe fassbar wird. Unter dem Einfluss der vormärzlichen Theorien wird das zum Proletariat. Und diese Gruppe forderte allgemeines Wahlrecht und eine Vertretung auch der Arbeiter im Parlament. Als die Liberalen und Demokraten im deutschen Bürgertum gegen die Herrschenden aufbegehren, schließen sich auch viele ärmere Bevölkerungsschichten an. Fabrikarbeiter, Landarbeiter, verarmte Handwerker. Und sie bekommen immer mehr Zulauf, je mehr sich die vorindustrielle Massenarmut verschärft. 1846 hat es schwere Missernten gegeben. Im Jahr darauf werden die Lebensmittel teurer. Es kommt zu Hungersnöten und Hungerrevolten in fast allen 38 deutschen Staaten. Die allgemeine Kaufkraft sinkt. Besonders betroffen sind davon Textilwaren. Das handwerklich dominierte Textilgewerbe geht endgültig zugrunde. Schon 1844 war es in Schlesien zu einem Aufstand der Weber gekommen. Heinrich Heine beschreibt damals in seinem Gedicht Die schlesischen Weber die revolutionäre Stimmung so: Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Das Krisenjahr 1847 bringt das Fass endgültig zum Überlaufen, meint der Münchner Geschichtsprofessor Wolfram Siemann. Die Kartoffelkrise wirkte sich so aus, dass gleichzeitig die Preise im Handel hochgingen. Verknappung erzeugt hohe Preise und das wiederum hat dann auf den Märkten Tumulte ausgelöst, insbesondere auch bei Frauen, die auf dem Markt einkaufen mussten und dann die Stände gestürmt haben, weil mit Wucherpreisen operiert wurde und hier ein urtümliches Gerechtigkeitsgefühl verletzt worden ist. Das war ein Motor in der Revolution, wo man sich vorstellen muss, nicht nur der hungrige Magen ist die Triebkraft, sondern ein verletztes Rechtsbewusstsein. Und das ging durch alle Schichten, von den ganz einfachen Leuten, die mit dem Wucher konfrontiert waren, über die Handwerksgesellen, die fürchteten, nicht mehr Meister werden zu können, bis hin zu den Parlamentariern, die in den Parlamenten, den Landesparlamenten diszipliniert wurden, die ihr Abgeordnetenmandat verloren, weil sie sich freisinnig geäußert hatten, bis hin dann auch zum Adel, der sich entrechtet fühlte, weil der Staat immer mehr seine politische Kompetenz monopolisiert hatte. Also im Prinzip hatten alle Bevölkerungsschichten auch ein verletztes Unrechtsbewusstsein und deshalb war der Glaube besonders groß, mit einer Revolution, mit einer Veränderung könne alles besser werden. Deshalb am Anfang dieser gewaltige Schwung, dieser Aufbruch und die Hoffnung auch. Manche Aufständische verstehen Revolution also im traditionellen Wortsinn, im Sinne von revolutio, lateinisch für zurückwälzen, umdrehen. Und meinen damit das Wiedereinsetzen der alten, gerechteren Ordnung. Aber nicht alle verstehen den Revolutionsbegriff so rückwärtsgewandt. Manche blicken in die Zukunft, wollen mehr Rechte, mehr Mitsprache, mehr politische Teilhabe. Und das war nicht nur bei den Bürgerlichen, sondern bei einem bewussteren Teil der Arbeiter, vor allen Dingen diejenigen, die noch aus dem Handwerk herkamen, nicht aus den Fabriken, die forderten, politisch mitbeteiligt zu werden. Und in der Revolution äußerte sich das noch sehr viel konkreter. Es gibt vor allen Dingen im sächsischen Bereich Vorschläge von Mitbestimmung in den Betrieben, die sehr stark an moderne Verfahren erinnern. Also Beteiligung am Gewinn, bestimmte Mindestlöhne, die garantiert werden sollten, Sicherheit auch im Krankheits-, im Invaliditätsfall. Das ist alles diskutiert worden und das kann nicht innerhalb eines oder von zwei Monaten geschehen, sondern da ist ein gewisser Vorlauf da, der aus der, ich will es mal sagen, Handwerksarbeiterbewegung stammt. Aber hinter allem stand die Vorstellung, das Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können. Eine ganz neue Gesellschaftsordnung schwebt Karl Marx und Friedrich Engels vor. Sie schreiben zum Jahreswechsel 1847-48 das Manifest der Kommunistischen Partei. Pünktlich zur Revolution in Frankreich und ganz Europa erscheint die dünne Broschüre im Februar 1848 in London. Aber sie wird kaum wahrgenommen. Noch nicht. Erst später wird das Manifest seine welthistorische Bedeutung erlangen. Die neue Kraft, das Proletariat, aber macht bereits die ersten Schritte auf der politischen Bühne Europas. Im Kommunistischen Manifest heißt es: Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und weil die deutsche bürgerliche Revolution nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann. Die Revolution von 1848 ist noch keine proletarische Revolution. Es ist keine sozialistisch gesinnte Arbeiterschaft, die sich da organisiert und die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse umstürzt. Es ist eine bürgerliche Bewegung, weil bürgerliche Ideen eine zentrale Rolle spielen. Es geht nicht um eine Aneignung von Produktionsmitteln. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Freiheit. Vereine zu bilden war verboten, sprich Parteien. Die Literatur wurde zensiert. Die Kammern standen unter massiven Repressionsmaßnahmen, sodass man sagte, man braucht ein souveränes, freies Volk, und zwar ein auch nationales, also auf deutscher Ebene, nicht nur in Einzelstaaten. Es gab ja den Deutschen Bund mit der Bundesversammlung. Und die früheste Forderung war, der Bundesversammlung ein Parlament beizuordnen, eine Volksvertretung. Und da stand der Gedanke der Freiheit sehr im Mittelpunkt. Im März 1848 hat der Gedanke der Freiheit immensen Auftrieb. Von Berlin bis Wien werden in den Einzelstaaten liberale Regierungen eingesetzt, die sogenannten Märzkabinette. Eine verfassungsgebende Nationalversammlung wird gewählt, die in der Paulskirche zu Frankfurt am Main zusammentritt. Die Pressezensur wird aufgehoben, die Bauernbefreiung vollendet. Aber schon Mitte 1848 gerät die revolutionäre Bewegung ins Stocken. Als sie im Herbst noch einmal heftig aufflammt, kommt es in manchen Gegenden zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Doch bald ist klar, die Revolution ist gescheitert. Bis Juli 1849 wird der erste Versuch, einen demokratisch verfassten, einheitlichen deutschen Nationalstaat zu schaffen, von überwiegend preußischen und österreichischen Truppen gewaltsam niedergeschlagen. Das Militär ist nicht der einzige Grund für das Scheitern. Nach der anfänglichen Euphorie im März 1848 wird schnell deutlich, dass die unterschiedlichen sozialen Schichten kein gemeinsames Bewusstsein haben. Bauern, Handwerker, Fabrikarbeiter oder ländliche Unterschichten, sie alle haben doch recht unterschiedliche Interessen. Gar nicht zu reden von den Liberalen und Demokraten des Bürgertums. Bleibt also die Frage, ob 1848 überhaupt eine Revolution gewesen ist. Schon, meint Wolfram Siemann. Es war zunächst einmal eine Revolution, so, weil die Zeitgenossen es so wahrgenommen und bezeichnet haben. Die Politiker, wie aber auch die an der Revolution aktiv Beteiligten. Dann, wenn ein Kriterium der Revolution ist, dass sie mit Gewaltauseinandersetzungen ausgelöst wird, diese Gewaltkonfrontationen hat es gegeben in Berlin oder in Wien, in Frankfurt, in Paris, Prag, Mailand, es ist gekämpft worden gegen Revolutionäre und es ist ein einheitliches Konzept. Das ist das Verblüffende, dass über ganz Europa die fundamentalen Märzforderungen sich ausbreiteten und Konsens darstellten. Das war Vertretung in einer demokratischen Körperschaft, die Einigung der Nation oder Nationalität und Verbürgung von Grundrechten, sprich Vereins- und Pressefreiheit und oft auch stehende Heere, weil das als Ausdruck von Souveränität des Volkes galt. Es gibt auch Historiker, die es anders sehen und sagen, 1848 war keine Revolution, weil die sozialen und politischen Gegensätze zwar aufgezeigt, aber nicht aufgehoben wurden. Es gab eben keine wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen im Land. Tatsache ist, der Aufstand in Deutschland wird niedergeschlagen. Die Reaktion siegt und die politischen Forderungen der 48er bleiben großenteils unerfüllt. Der Nationalismus, der ursprünglich eine befreiende Kraft der Völker war, wird von den Herrschenden, insbesondere vom Preußenkönig, aufgegriffen und zum Machtinstrument umfunktioniert. Bald schon bekämpfen sich die Völker gegenseitig. Die 48er-Idee von Freiheit und Demokratie hingegen bleibt in Deutschland lange unverwirklicht. Und die Jahre nach der Revolution sind Jahre der Verfolgung. Der Schock der Revolution war so groß, dass politisch zunächst einmal ein Rollback, eine Repression einsetzte mit ganz modernen Mitteln, das heißt mit einem Netz geheimer Spionage, Ausforschung eines Verfassungsschutzes moderner Art, wo politische Konspiration überhaupt die Oppositionellen systematisch verfolgt und unterdrückt wurden. Bis in die 1850er Jahre hinein wandern viele Deutsche aus. Sie gehen nach Amerika, verstreuen sich in ganz Europa und siedeln sich sogar im Osmanischen Reich an. Der Dichter Heinrich Heine hatte schon vorher Deutschland verlassen müssen und war nach Frankreich geflohen. Resigniert kommentierte er in seinem Pariser Exil das Scheitern der Revolution. Im Oktober 1849. Gelegt hat sich der starke Wind, und wieder stille wird's daheime. Germania, das große Kind, erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Gemütlich ruhen Wald und Fluss, von sanftem Mondlicht übergossen, nur manchmal knallt's. Ist das ein Schuss? Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen. Hat die Revolution von 1848-49 also nichts geändert im Alltag der Menschen? Sicher, sie hat die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht grundlegend verändert. Die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen nach 1850 verbessern sich nur zögerlich. Die Industrialisierung Deutschlands schafft in den 1850er Jahren langsam neue Arbeitsplätze. Aber die Erfahrung der Massen, die auf die Straße gehen und ihre Forderungen stellen, hat längerfristig das Bewusstsein der Menschen dafür geschärft, dass sie politische und soziale Rechte haben und dass sie diese auch zum Ausdruck bringen und einfordern können. Auch wenn es in jenen Jahren noch ein weiter Weg war hin zu einer Demokratie.